flüstert unterm Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkel ziehen. Sogar die Sonne wird verglühen. Doch keine Angst, wir sind bei dir. Ein letztes Mal, so singen wir. Adieu. Den Weg musst du.